Hier ist der Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Eine Anzeige. Gründe, die hier nicht angegeben werden können, bestimmen mich, das Abendblatt mit dieser Nummer zu schließen. Dem Publiko wird eine vergleichende Übersicht dessen, was diese Erscheinung leistete, mit dem, was es sich befugt glaubte, zu versprechen, samt einer historischen Konstruktion der etwanigen Differenz an einem anderen Orte vorgelegt werden. Und diesen Ort haben wir jetzt erreicht, nämlich im Marabu Flashback im Jahre 2012. Das ist das Jahr 1 nach dem Kleist-Jahr im vorigen Jahr. Dieses Zitat nämlich war von Heinrich von Kleist, mit dem er seine Zeitung beendet und geschlossen hat. Und ich zitiere jetzt aus einer Kleist-Biografie aus dem Jahre 1980. 1811. Kleist gerät mehr und mehr in finanzielle Not und in einen Zustand zunehmender Vereinsamung. Im Herbst tritt er nähere Beziehungen zu Adolfine Henriette Vogel. Die beiden beschließen, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Da ist Kleist gerade 34 Jahre alt. Am 21. November, nachmittags gegen 4 Uhr, erschießt Kleist die Freundin und sich am kleinen Wannsee bei Potsdam. Im Marabu-Flashback Rebellen und jung aus dem Leben Geschiedene. Lebendiger Mikrofon, Fischer und Göbel. Ja, Nirvana, am Ende hatte er dann doch eine Schrotflinte und ging mit ihr ähnlich wie Kleist. Genau, in den Tod. Wir haben diesen Marabu-Flashback über jung aus dem Leben geschiedene Genies und Rebellen mit dem Ende angefangen. Das kann ja dramaturgisch auch sinnvoll sein. Und Rebellen ist ein Stichwort für unsere Rubrik Kein Flashback ohne Bowie. Hier ist David Bowie, Rebel, Rebel. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel befasst sich heute mit jung aus dem Leben geschiedenen und Rebellen. Anlass ist Heinrich von Kleist. Das große Kleistjahr war ja im vergangenen Jahr. Da haben sich viele Forscher und kluge Leute mit ihm beschäftigt. Heute tun wir es hier im Marabu-Flashback. Rebel Rebel war das von David Bowie. Und Heinrich von Kleist war ja sowas wie die Urform des verkannten Genies. Er ist zu Lebzeiten nicht recht erfolgreich gewesen und auch überhaupt 100 Jahre nach seinem Tod erst so richtig gewürdigt worden. Einige Texte von ihm hören wir heute hier im Marabu Flashback. Und die passende Musik dazu, das Schicksal von Kleist, teilte auch Ian Curtis von Joy Division. Deren Hit Love Will Tear Us Apart erschien auch erst nach dem Tod von Ian Curtis. Wir haben jetzt die Nummer Shadow Play. Die war im vergangenen Jahr in den vergangenen Jahren von den Killers erfolgreich. To the center of the city where a rose meet waiting for you. To the depths of the ocean where hope sank searching for you. Moving through the silence without motion, waiting for you. In a room with no window in the corner, I found truth. Flashback mit Fischer und Göbel. Heute zu früh aus dem Leben gegangenen Rebellen, Helden, Selbstmördern, Genies. Anlass ist Heinrich von Kleist. Der war ja auch wegen seiner Sprache seiner Zeit voraus. Er ist 100 Jahre nach seinem Tod, Anfang des 20. Jahrhunderts, von den Schriftstellern der Moderne wiederentdeckt und nahezu kultisch verehrt worden. Ein Beispiel für seine Sprache, jetzt vorgetragen von Fischer. Danke, Göbel. Mutterliebe. Zu St. Omer im nördlichen Frankreich ereignete sich im Jahr 1803 ein merkwürdiger Vorfall. Daselbst fiel ein großer toller Hund, Tollwut, der schon mehrere Menschen beschädigt hatte, über zwei unter einer Haustür spielende Kinder her. Eben zerreißt er das Jüngste, das sich unter seinen Klauen im Blute wälzt. Da erscheint aus einer Nebenstraße mit einem Eimer Wasser, den sie auf dem Kopf trägt, die Mutter. Diese, während der Hund die Kinder loslässt und auf sie zuspringt, setzt den Eimer neben sich nieder und außer Stand zu fliehen, entschlossen das Untier mindestens mit sich zu verderben, umklammert sie, mit Gliedern gestählt von Wut und Rache, den Hund. Sie erdrosselt ihn und fällt von grimmigen Bissen zerfleischt, ohnmächtig neben ihm nieder. Die Frau begrub noch ihre Kinder und ward in wenigen Tagen, da sie an der Tollwut starb, selbst zu ihnen ins Grab gelegt. Clue to the answer we all chase. Rebellen und früh aus dem Leben geschiedene in einem Flashback mit Fischer und Göbel hier auf Radio Marabu. Texte von Heinrich von Kleist, der dieses Schicksal teilte. Wir hatten gehört Atomic Rooster, The Devil's Answer und Vincent Crane. Von Atomic Rooster nahm sich 1989 das Leben. Und wir kommen jetzt zu einem Text von Kleist, Göbel. Aus den Berliner Abendblättern eine Anekdote. Zwei berühmte englische Boxer, der eine aus Portsmouth gebürtig, der andere aus Plymouth, seit viellen Jahren voneinander gehört hatten, ohne sich zu sehen, beschlossen, da sie in London zusammentrafen, zur Entscheidung der Frage, wem von ihnen der Siegerruhm gebührte, einen öffentlichen Wettkampf zu halten. Demnach stellten sich beide im Angesicht des Volks mit geballten Fäusten im Garten einer Kneipe gegeneinander, und als der Plymouther den Portsmouther in wenigen Augenblicken dergestalt auf die Brust traf, dass er Blut spie, rief dieser, indem er sich den Mund abwischte, brav. Als aber bald darauf, da sie sich wieder gestellt hatten, der Portsmouther den Plymouther mit der Faust der geballten Rechten dergestalt auf den Leib traf, dass dieser, indem er die Augen verkehrte, umfiel, rief der Letztere, das ist auch nicht übel. Worauf das Volk, das im Kreise herumstand, laut aufjauchzte, und während der Plymouther, der an den Gedärmen verletzt worden war, tot weggetragen ward, dem Portsmouther den Siegesruhm zuerkannte. Der Portsmouther soll aber auch tags darauf am Blutsturz gestorben sein. Was für eine gewaltige Sprache, Heinrich von Kleist im Marabu-Flashback. 2001, Amsterdam, Hilton, es sprang Hermann Brott. Saturday Night im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, Rebellen und zu früh Verstorbene, gemischt mit Texten von Heinrich von Kleist, Janis Joplin, Jimi Hendrix und The Doors. Nämlich Jim Morrison, der charismatische Leadsänger. Drei Genies, die Anfang der 70er Jahre in ganz kurzer Zeit hintereinander gestorben sind. Alle drei Tode hatten mit Drogen zu tun. Janis Joplin starb am 4.10.1970, nur knapp zwei Wochen später Jimi Hendrix am 16.10.1970 und Jim Morrison folgte den beiden in den Rockhimmel am 3. Juli 1971. Wir hören von allen dreien jeweils einen Song, Janis Joplin mit Cry Baby, Jimi Hendrix mit Manic Depression und Jim Morrison und The Doors mit Wishful Sinful. Come on, come on, come on, come on, come on, baby. depression is capturing my soul. Yeah. Woman so pretty, the sweet calls in vain. You make love, you break love, it's all the same. When it's over. Music, sweet music, I wish I could caress, caress, caress. Manic depression is a frustrating mess. Wow! Thank you. honestly, I know where I would like to be. Right back where I came. Wishful, sinful, wicked blue. Water covers you. Wishful, sinful, wicked you. Can't escape the blue. Love, I hear the wind cry. Love, I hear you cry. Das Dreigestirn der zu früh gestorbenen, alle übrigens mit 27 Jahren, Janis Joplin, Jimi Hendrix und Jim Morrison. Im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel geht es heute um Rebellen, zu früh gestorbene Genies. Und natürlich gibt es im Marabu Flashback auch die Rubrik Brecht hat Recht und die hat heute mit dem Tod zu tun. Zitat: Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten. Hit aus den 80er Jahren, Something So Strong, und Paul Hester nahm sich 2005 das Leben. Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, heute um Rebellen und zu früh gestorbene, aus dem Leben geschiedene. Damit ihr aber nicht denkt, dass es hier nur um Suizid und frühzeitigen Tod geht, wollen wir jetzt schon mal darauf hin verweisen, dass Heinrich von Kleist ja auch über einen bestechenden Humor verfügt hat, wenn auch meistens der etwas grimmigeren Art. Beweise dafür gleich. Wie wir vorhin schon sagten, Heinrich von Kleist hat sich ja erschossen. 1996 ging der Country-Sänger Farron Young freiwillig aus dem Leben. Hier ist sein größter Hit, It's 4 in the Morning. It's 4 in the morning and once more the dawning just woke up the wanting in me. Wishing I'd never met her, knowing if I'd forget her how much better off she would be. The longer I hold on and the longer this goes on, the harder that it's gonna be. But it's 4 in the morning and once more the dawning just woke up the wanting in me. I never deserved her, God knows when I hurt her. That's the last thing that I want to do. She tries, but she can't tell how she feels, but I know too well what she's going through. If I love her so much, I don't know why I can't do the right thing and just let her be. But it's 4 in the morning and what's more, the dawning just woke up the warning in me. Last Last night I told her this time it's all over. Making 10 times I told her goodbye. Last night we broke up. This morning I woke up. And for the 10th time I'm changing my mind. I saw more love in her eyes when I left her than most foolish men will ever see. And it's 4 a.m. in the morning, and once more the dawning just woke up the warning in me. It's 4 in the morning, and once more the dawning just woke up the warning in me. Farron Young im Marabou Flashback mit Fischer und Göbel. Zu früh aus dem Leben gegangenen Rebellen-Selbstmördern Anlass ist Heinrich von Kleist. Und er hat natürlich auch humoristische Texte geschrieben, wie den Entwurf einer Bombenpost. Man hat in diesen Tagen zur Beförderung des Verkehrs innerhalb der Grenzen der 4 Weltteile einen elektrischen Telegraphen erfunden. Einen Telegraphen, der mit der Schnelligkeit des Gedankens, ich will sagen in kürzerer Zeit als irgendein chronometrisches Instrument angeben kann, vermittelst des Elektrophors und des Metalldrahts Nachrichten mitteilt. Dergestalt, dass wenn jemand, falls nur sonst die Vorrichtung dazu getroffen wäre, einen guten Freund, den er unter den Antipoden hätte fragen wollte, wie geht's dir? Derselbe, ehe man noch eine Hand umkehrt, ungefähr so, als ob er in einem und demselben Zimmer stünde, antworten könnte, recht gut. Ja, das haben wir heute in vielfältiger Weise, Telefon, E-Mail, Heinrich Kleist auch als Visionär in technischen Dingen. Genau so und weiter. Demnach schlagen wir, um auch diese Lücke zu erfüllen, zur Beschleunigung und Vervielfachung der Handelskommunikationen wenigstens innerhalb der Grenzen der kultivierten Welt, aha, eine Wurf- oder Bombenpost vor. Und weiter, die respektiven Briefe für jeden Ort werden herausgenommen, die neuen hineingelegt, das Ganze wieder verschlossen, in einen neuen Mörser geladen und zur nächsten Station weitergeschossen. So viel zur Bombenpost von Heinrich von Kleist, jetzt im Marabou Flashback, Dal Shannon 2 Silhouettes. I was walking to my baby's house late tonight. Shadowed lips seem to say, I love you. Seem to say, I love you. And it looked to me like you said the same thing too. Like you said the same thing too. I never thought that I could cry. But it's not rain that's a falling from my eyes. And I'll never forget this night in the rain when I saw Shannon, 1990 nahm er sich das Leben. Kleist. Im Marabou Flashback mit Fischer und Göbel. Und Ärger mit dem Finanzamt hatten auch die Menschen seiner Zeit. Hier ist ein Auszug aus einem Brief an dasselbige von Heinrich von Kleist. Es ist wahr, ich halte 2 Kammerdiener und 5 Bedienstete. Hofmeister, Kutscher, Koch und Kunstgärtner mit eingerechnet, beläuft sich meine Livree auf 12 Köpfe. Aber meinst du deshalb, denn der Satz im Edikt pro Mann beträgt 20 Taler, dass ich 240 Taler an die Luxussteuerkasse entrichten würde? Mitnichten. Mein Gärtner ist, wie du weißt, eigentlich mein Vizeverwalter. Der Koch, den ich bei mir habe, ursprünglich der Bäcker des Orts. Beide sind nur nebenher. Gärtner und Koch, der Kutscher, der Jäger auch, der Friseur nebst Kammerdiener und 2 Bedienstete sind, so wahr ich lebe, bloße Knechte, Menschen, die zu meinem Hofgesinde gehören und die ich, wenn es Not tut, auf dem Feld oder im Wald brauche. Und jetzt die Antwort des Experten. Fischer, du bist ja ein Selbiger, was würdest du entgegnen, wenn du so eine Erklärung auf den Tisch bekämst? Kleist entgegnete Folgendes. Mein Herr, wenn die Landesbehörde, welches die Steuer ausschrieb, streng gegen sie sein wollte, so nehme sie dieselben vermittelst eines eigenen Spezialbefehls von der Steuer aus. Sie ließe ihren Namen da, wo er wahrscheinlich früh oder spät noch einmal zu lesen sein wird, anschlagen und setzte darunter, dieser ist von der Steuer frei. Da jedoch Huld und Güte seit undenklichen Zeiten die Eigenschaft aller unserer Landesregierungen gewesen ist, so wird, meine ich, die ganze Maßregel, die Sie in Bezug auf Ihre Genossenschaft, falls Sie dergleichen haben, ergreifen dürfte, diese sein, dass Sie durch Vergrößerung des Beamtenpersonals die Kontrolle der Luxussteuer und der Verpflichtung, sie zu bezahlen, schärft. Alsdann werden, wie sich von selbst versteht, die Kosten, die dieser neue erhöhte Etat veranlasst, auf die Steuer geschlagen werden und statt pro Bediensteten 10 Taler und pro Pferd oder Hund 15 Taler oder 1 Taler werden dieselben pro Bediensteten vielleicht 12 Taler und pro Pferd oder Hund 16 Taler und 3 Taler zu bezahlen haben, der ich die Ehre habe zu sein. Also man sieht bzw. hört, im deutschen Steuerrecht hat sich nicht so wirklich viel geändert seit dem 19. Jahrhundert. Weiter geht's im Marabu Flashback mit Musik. The Band Rag Mama Rag und einer der Leute von The Band, Richard Manuel nämlich, hat sich 1986 das Leben genommen. In my sleeping bag, but all you wanna do for me, mama, is bang, mama, bang. Das waren The Band im Marabu Flashback. Wir haben jetzt ja auch ein paar Tipps noch für euch. Genau, Anlass ist der 200. Todestag von Heinrich von Kleist, der im vorigen Jahr war. Wir beschäftigen uns aber in diesem Jahr mit Kleist und haben mal so unsere Lieblingstexte zusammengetragen. Ich würde sagen, abgesehen von den Theaterstücken, die man doch eher auf der Bühne sehen sollte, ich kann mich zum Beispiel an eine sehr gute Aufführung von Der zerbrochene Krug erinnern mit Manfred Krug als Dorfrichter Adam. Wirklich ein Genuss, ganz große Klasse. Abgesehen von den Theaterstücken sind so meine Lieblingstexte sein philosophischer Essay über das Marionettentheater, natürlich die großartige Novelle Michael Kohlhaas und viele seiner Anekdoten. Ja, und ich würde erwähnen den Aufsatz, den sicheren Weg des Glücks zu finden und ungestört auch unter den größten Drangsalen des Lebens ihn zu genießen. Das ist ein Brief an seinen Wandersfreund Rühle, mit dem er zusammen Teile von Europas bereist hat. Natürlich auch Kohlhaas wird ja gerade neu verfilmt, nicht wahr? Genau, da sind wir mal gespannt drauf. Jetzt geht's hier in Marabu Flashback weiter mit Musik von Dean Reed, ein Amerikaner, der in der DDR gelebt hat. Der rote Cowboy wird er oft genannt, der DDR-Cowboy. Man weiß nicht genau, ob er sich wirklich das Leben genommen hat. Jedenfalls wurde er ertrunken in einem See bei Berlin gefunden. Hier ist der Titelsong aus seinem wahrscheinlich besten Film El Cantor. Er ließ unser Lein, liegt bei Staub und Stein, so bleich. Er liegt in seinem Blut, sie trafen ihn so gut. Er schweigt. El Cantor, der Sänger wird zum Chor, die Erde nimmt sein Lied und singt. Im Kind, das lacht, in Tränen, die man weint, in Salz und Brot singt El Cantor. Und immer El Cantor steigt aus der Nacht empor, als Sieg im Licht sein Tag schon zeigt, seine Liebe trägt, was die Welt bewegt und so lebt. El Cantor, der Sänger wird zum Chor, die Erde nimmt sein Lied und singt. Kind, das lacht, in Tränen, die man weint, in Salz und Brot singt El Cantor. Und immer El Cantor steigt aus der Nacht empor, als sich im Lied sein Tag schon zeigt. Die Welt bewegt und so lebt El Cantor. El Cantor. So eine Wache Nach Dean Reed, El Cantor, Ines Paulke, hauch mir wieder Leben ein. Sie hat sich das Leben vor 2 Jahren genommen. Das ist der Flashback mit Fischer und Göbel. Zu jung verstorbene Genies. Es geht um Heinrich von Kleist. Und er hat ja auch sehr, sehr gute Theaterkritiken geschrieben. Proben davon gleich. Jetzt erstmal Dalida. Dalida im Marabu-Flashback und schnell zurück zu Kleist, der ja auch Theaterkritiker war. Und wir haben 2 Kritiken, die heute aktueller sind denn je. Ein Satz aus der höheren Kritik. Es gehört mehr Genie dazu, ein mittelmäßiges Kunstwerk zu würdigen, als ein vortreffliches. Schönheit und Wahrheit leuchten der menschlichen Natur in der allerersten Instanz ein. Und so wie die erhabensten Sätze am leichtesten zu verstehen sind, nur das Minutiöse ist schwer zu begreifen, so gefällt das Schöne leicht, nur das Mangelhafte und Manierierte genießt sich mit Mühe. Wer also Schiller und Goethe lobt, der gibt mir dadurch noch gar nicht, wie er glaubt, den Beweis eines vorzüglichen und außerordentlichen Schönheitssinnes. Wer aber mit Gellert und Chronik hier und da zufrieden ist, der lässt mich, wenn er nur sonst in einer Rede recht ist, vermuten, dass er Verstand und Empfindungen, und zwar beide in einem seltenen Grade besitzt. Und ich ergänze um eine Kritik, in der es darum geht, dass in einer Stadt mehrere Theater umeinander konkurrieren und sich an Leichtigkeit überbieten wollen. Dazu Kleist. Parodien hat man schon vor einiger Zeit auf der Bühne gesehen, und wenn ein hinreichender Aufwand von Witz, an welchen es diesen Produkten zum Glück gänzlich gebrach, an ihre Erfindung gesetzt worden wäre, so würde es bei der Frivolität der Gemüter ein leichtes gewesen sein, das Drama vermittelst ihrer ganz und gar zu verdrängen. Ja, gesetzt, die Direktion käme auf den Einfall, die goethischen Stücke so zu geben, dass die Männer die Weiber und die Weiber die Männerrollen spielten, falls irgend auf Kostüme und zweckmäßige Karikatur einige Sorgfalt verwendet ist, so wette ich, man schlägt sich an der Kasse um die Billets. Das Stück muss 3 Wochen hintereinander wiederholt werden und die Direktion ist mit einem Mal wieder solvent. Welches Erinnerungen sind, wert, wie uns dünkt, dass man sie beherzige. Gone, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. From your mama, please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from your mama, please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Unverkennbar on the road again, Kenneth Heath mit dem Sänger Alan Wills, 1970 nahm er sich das Leben. Und damit diese Sendung nicht nur mit Künstlern musikalisch bestritten wird, die sich selbst umgebracht haben, gibt's zum Schluss noch einen Song von einem Genie, das getötet worden ist, mit 40 Jahren erschossen in New York. Die Rede ist natürlich von John Lennon. Fischer und Göbel verabschieden sich im Marabu-Flashback zu Rebellen und zu Frühgestorbenen. Hier ist John Lennon von seinem besten Album, wie ich finde, John Lennon Plastic Ono Band, God. We measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain, yeah, pain, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in I Ching. Don't believe Bible. Yesterday.